lacht nicht zu früh, das schwören wir euch, könnt ihr euch sicher sein. Kehren Danzig, Breslau und Stettin und Schlesien wieder heim. Lacht nicht zu früh, das schwören wir euch, könnt ihr euch sicher sein. Kehren Danzig, Breslau und Stettin und Schlesien wieder heim. Berlin. Den Tag der Befreiung, den 8. Mai, die hochgelobten Tage. Da schau dir unsere Heimat heute an, es war der Tag der Niederlage.